1. Diocese Leid ist ein Unterweisung von David, die für den musikalischen Leiter bestimmt ist. 2. Es entstand, nachdem der Edomiter Doug zu Saul gegangen war, im zu berichten, dass David das Haus von Ahimelech aufgesucht hat. 3. Warum brustest du dich mit deiner Bosheit, du machtiger Mann, obwohl die Nade Gottes doch beständig und ununterbrochenen Halt? 4. Dein Zunchplant an aufholig verderben und gleicht einem geschafften Rasiermesser, warin du standig new betrügerisch Absichten verfolgst. 5. Du beversagst das Bos gegenüber dem Guten und siehst es vor, an Wahrheiten zu verbreiten, anstatt die Wahrheit auszusprechen. 6. Du liebst Wort, die Schäden anrichten und nutzt den Zunge ausschließlich dazu, ander Menschen durch Torschung zu hintergehen. 7. Infolgedessen Word Gott dich endgültig vernichten, dich gewaltsam aus deiner Wohnung entfernen und dich vollständig aus der Welt der Lebenden vertrieben. 8. Die Gerechten werden Diocese erteil beobachten und mit tiefer Ehrfurcht reagieren, warend sie gleichzeitig über das Scheitern des Hochmutigen spotten. 9. Sie werden feststellen, dass dies der Mann ist, der Gott nicht als sein Zuflucht wollte, sondern stattdessen auf seinen materiellen Reichtum und sein Habgier vertraut. 10. Im Gegensatz dazu gleich ich einem gedeihenden Ulbum im Haus Gottes, da ich mein Vertrauen für all sieht auf sein unerschöpflich Nade setz. 11. Ich wurde dirüig für den Handeln danken und wurde Gemeinschaft der Gläubigen bekunden, dass den Wesen gütigen Vertrauenswürdig ist.